Der Audiokommentar zum Audiokommentar mit Falco Diekmann und Marco Bacchera. Ja, also herzlich willkommen zum Audiokommentar zum Audiokommentar. Ich begrüße recht herzlich in unserer kleinen Runde Falco Diekmann. Ja, und Marco Bacchera. Und wir haben uns jetzt überlegt, wir kommentieren nochmal unseren Audiokommentar, weil uns da im Nachhinein einige interessante Sachen aufgefallen sind. Ja. Also ich fand den Einstieg eigentlich ganz lustig, also dass man eigentlich gar keinen Kommentar machen will und trotzdem also da so einen lustigen Zugang doch findet zu dem Audiokommentar. Das hat mir da, also der Anfang hat mir ganz gut gefallen. Also in der Situation fand ich es eigentlich gar nicht lustig, weil ich gar nicht wusste, was ich sagen soll, weil ich den Film dabei nicht gesehen habe und ich konnte mir den Film nur vorstellen. Ja. Und dann bist du auch so abrupt eingestiegen in den Kommentar, gleich hast einfach auf Aufnahme gedrückt und angefangen und ich dann war erstmal total überfordert. Das fand ich schwierig. Ja, aber ich fand also, wenn man sich das so im Nachhinein noch mal angehört hat, war es okay. Ja, es war auf jeden Fall lustig. Also auch mit der Erdnussdose, die fand ich ziemlich lustig. Also ja, also für die, die es nicht wissen, die Geräusche, die zwischenzeitlich immer waren, die Falco produziert hat, das war eine leere Erdnussdose. Ja, mit ein paar Krümeln drin. Es war auch keine, es war kein beabsichtigter Effekt. Es war eigentlich mehr Unsicherheit darüber, was ich sagen soll. Ja. An dieser Stelle möchte ich auch noch mal der Firma Ja für die Spende der Erdnüsse danken. Gedenken. Gedenken, wir gedenken. Der Firma, ja. Und den Cops. Erdnüssen. Ja. Gab's sonst noch was zu sagen zum Audiokommentar? Ist der gut geworden? Bisschen konfus, aber ist ja auch unser erster Audiokommentar. Ja, zum Ende hin wurden ja doch noch ein paar Informationen eingestreut zu dem Film. Zum Beispiel, dass ich mich ständig umziehen musste, habe ich ja dreimal gesagt. Ja. Dass wir den Film auf Mini-DV gedreht haben, haben wir gesagt. Dass die Musik von wem ist eigentlich die Musik? Das haben von Martin Werner, ja, genau. Das haben wir nämlich in dem ersten Audiokommentar ganz vergessen zu erwähnen. Ja, dem danken wir auch nochmal an dieser Stelle, dass er sich so enthusiastisch und zeitraubend für uns eingesetzt hat und die Musik produziert hat. Beziehungsweise wahrscheinlich in diesem Moment noch gerade dabei ist, die zu produzieren, weil die jetzt zumindest, wo wir hier reden, die Musik noch nicht fertig ist. Aber da du den Kommentar zum Kommentar jetzt hörst, ist die Musik wahrscheinlich doch schon fertig. Eine verwirrende und paradoxe Situation, aber wir werden sie meistern. Ja, ja. Irgendwie muss es ja zu machen sein. Ja. Ja, der Kommentar an sich hatte eine eher dürftige Tonqualität, so im Nachhinein betrachtet. Ja, wir arbeiten ja hier auch nicht unter, ne? Sondern ja, wir sind ja keine professionellen Kommentatoren, sondern Amateurkommentatoren. Ja. Ja. Ja, im Wesentlichen muss der Kommentar zum Kommentar ja auch nicht so lang werden wie der Kommentar oder wie der Film. Ja. Deswegen beschränken wir uns jetzt wahrscheinlich auf die magische 3-Minuten-Grenze. Okay, das lässt uns wenig Spielraum jetzt. Ja, wir haben nur noch 15 Sekunden, um die magische 3-Minuten-Grenze nicht zu überschreiten und müssen uns daher jetzt wacker hier verabschieden. Ja, bis zum nächsten Film und dem dazugehörigen Audiokommentar wünsche ich dann viel Spaß und gutes Leben. Ja, bis dahin, ne? Und 2 Sekunden haben wir noch. Alles ja, Gute. Auf Wiedersehen, hören.